Kapitel 02. Ist Jesus wirklich mehr als genug? Es ist mein tiefer Wunsch, dass ich niemals aufhören möge, einen Lebensstil zu verfolgen, der sich die Allgenügsamkeit Christi voll und ganz aneignet. 1981 saß ich in einem Bus in Österreich und kehrte nach einer Evangelisation, die ich durchgeführt hatte, in meine Heimatstadt zurück. Während ich nachdenklich in der Bibel las, brannten mir folgende Worte tief ins Herz. Aber was mir Gewinn war, das habe ich für Christus als Verlust angesehen. Doch auch ich halte alles für Verlust wegen der hervorragenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, für den ich den Verlust aller Dinge erlitten habe, und halte es für Unsinn, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, da ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die, die durch den Glauben an Christus kommt, die Gerechtigkeit, die aus Gott durch den Glauben kommt, dass ich ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen kann, die seinem Tod gleichförmig sind, wenn ich auf irgendeine Weise zur Auferstehung von den Toten gelangen kann. Nicht, dass ich es bereits erreicht hätte oder bereits vervollkommnet wäre, sondern drängt weiter, damit ich das ergreife, wofür auch Christus Jesus mich ergriffen hat. Brüder, ich glaube nicht, dass ich es gefasst habe, aber eines tue ich, ich vergesse die Dinge, die hinter mir liegen, und greife nach vorne, nach den Dingen, die vor mir liegen. Ich strebe nach dem Ziel, um den Preis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus zu erlangen. Philipper 3, 7-13. Seit diesem Tag habe ich unzählige Stunden damit verbracht, diese Worte noch einmal zu lesen. Immer wieder habe ich über sie meditiert und sie mir zu eigen gemacht. Der Apostel Paulus verstand eine sehr wichtige Wahrheit: in seinem Streben, Jesus Christus zu erleben, hatte er sein Ziel noch nicht erreicht. Er ließ alles hinter sich und drängte weiter, um immer mehr von der Genügsamkeit Christi zu erfahren. Wenn Bibelübersetzungen oft von Wissen sprechen, bedeutet das oft durch Erfahrung Wissen. Das war der Wunsch von Paulus, und es muss auch unser Wunsch sein. Inzwischen fragen Sie sich vielleicht, was ich unter der Genügsamkeit Jesu verstehe. In diesem Buch werde ich das sehr deutlich erklären. Im Moment genügt es zu sagen, Jesus reicht für alles, was wir jemals gebraucht haben, jetzt brauchen und jemals brauchen werden. So wie Paulus beschloss, alles, wofür Jesus am Kreuz bezahlt hat, mit aller Kraft durchzusetzen, müssen wir das auch tun. Wenn wir darüber sprechen, dass Jesus Christus in unserem Leben ausreichend ist, ist es wichtig zu verstehen, dass diese Erfahrung nicht nur für uns, sondern auch für viele andere von Nutzen ist. Es ist viel einfacher, über die Genügsamkeit Jesu zu lehren, als davon zu leben, und noch schwieriger, es in anderen zu reproduzieren. Um zu lehren, brauchen wir nur Wissen. Aber um uns in der Genügsamkeit Jesu fortzupflanzen, müssen wir tatsächlich darin leben. Wir können nur reproduzieren, wer wir sind. Dies wird gelingen, wenn wir Zeit in die Vertrautheit mit Jesus investieren, seinem Charakter erlauben, sich in uns zu entwickeln, und ihn gewissenhaft zur Quelle all unserer Bedürfnisse machen. Es bedeutet auch, täglich unseren selbstsüchtigen Wünschen zu sterben, damit Christus durch uns leben kann. Wir müssen uns konsequent dagegen wehren, aus eigener Kraft zu leben und uns vollständig auf Jesus verlassen. Ich habe in 4 Jahren 3-mal an dem Ort in Hiroshima, Japan, gestanden, wo die erste Atombombe fiel. Als diese Explosion etwa 600 Meter hoch in der Luft stattfand, lag eine Stadt in Trümmern und 200.000 Menschen wurden ausgelöscht. Ein japanischer Pastor zeigte auf eine freie Stelle und sagte: Hier stand mein Haus. Davor standen meine Frau und mein Kind. Ich kam in die Stadt zurück, um mit nichts, absolut nichts als Christus, ein neues Leben zu beginnen. Dr. E. Stanley Jones, Growing Spirituality, Montag, Woche 5. Hätte dieser Pastor nicht verstanden, dass Jesus in jeder Situation, mit der wir konfrontiert sind, ausreicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass er nach Hiroshima zurückgekehrt wäre, um Christus zu dienen. Der Titel dieses Kapitels lautet: Ist Jesus wirklich mehr als genug? Es gibt unzählige Passagen in der Bibel, die zeigen, dass Jesus für alles, was wir brauchen, völlig ausreichend ist. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf nur 3 Schriftstellen lenken, die diese Frage sehr klar beantworten. Denken Sie an den Garten Eden, als Gott ein Tier tötete, um Adam und Evas Nacktheit zu bedecken. Es war ein klares Zeichen dafür, dass Jesus mehr als genug für sie war. Denken Sie auch an alle Opfer im Alten Testament, sie weisen auf die Wahrheit hin, dass Jesus mehr als genug war. Schauen wir uns nun die erste Bibelstelle an. Ich bin der Weinstock, du bist die Zweige. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun, Johannes 15, 5. Da wir ohne Jesus nichts tun können, das heißt, wir können absolut keine Frucht bringen, können wir daraus schließen, dass er mehr als genug ist, damit wir fruchtbar sind. Für den Zweig ist keine eigene Anstrengung erforderlich, um Frucht zu bringen, es muss einfach mit der Rebe verbunden bleiben. Wenn wir dies auf unser tägliches Leben anwenden, sehen wir, dass Gott einfach von uns verlangt, in einer vertrauensvollen Beziehung zu Jesus zu leben, der der Weinstock ist. Alles, was wir jemals brauchen werden, um fruchtbar zu sein, finden wir in ihm und nicht in unseren eigenen Bemühungen. Auch der nächste Bibelvers zeigt uns sehr deutlich, dass Jesus mehr als genug ist. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in Christus mit allen geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern gesegnet hat, Epheser 1,3. Wenn uns in Christus alle Segnungen Gottes bereits gegeben wurden, was könnten wir dann noch brauchen, was wir nicht bereits in ihm finden? Daher ist die Antwort noch einmal klar, Jesus ist mehr als genug. Ich habe Stunden damit verbracht, über den folgenden Vers zu meditieren. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie soll er das tun? Er hat uns nicht mit ihm auch alles umsonst gegeben. Römer 8, 32. Auch hier hat Gott uns mit Jesus bereits alles gegeben, es bleibt nichts mehr übrig. Am Anfang. Wenn wir die Bibel studieren, kommen wir zu dem Schluss, dass der Mensch weder für Versagen noch für Schmerz geschaffen wurde. Er wurde für Vergnügen und Erfolg geschaffen. Gott hat den Menschen, uns, auf ein erstaunliches Leben vorprogrammiert. Leider entschied sich Adam für die Sünde, anstatt völlig auf Gott zu vertrauen. Dies ist seitdem die Geschichte der Menschheit. Sollte es für uns als Christen nicht selbstverständlich sein, vollkommen auf Gott zu vertrauen, der uns durch Jesus Christus seine tiefe Liebe gezeigt hat. Stattdessen vertrauen wir allzu oft auf uns selbst, andere Menschen oder sogar auf die Regierung, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Indem wir nicht unser ganzes Vertrauen auf Jesus setzten, verletzten wir uns ständig selbst im Herzen. Gott hat in seiner unglaublichen Güte alles wiederhergestellt, was Adam vermasselt hat. Durch Jesus ging Gott darüber hinaus und stellte nicht nur wieder her, was in Adam verloren ging, sondern machte die Dinge auch viel besser. Adam war Gottes Schöpfung, wir sind Gottes Kinder. Gott besuchte Adam im Garten, Christus lebt in uns. Je besser wir alles verstehen, was Jesus für uns getan hat, desto mehr werden wir erkennen, dass es absolut nichts gibt, wofür Jesus nicht mehr als genug wäre. Wenn also jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung, alte Dinge sind vergangen, siehe, alles ist neu geworden, 2. Korinther 5,17. Das Wort neu oben bedeutet beispiellos, etwas, das es noch nie gab. Gott hat uns nicht einfach in den adamischen Zustand zurückversetzt, bevor er gesündigt hat. Er schuf vielmehr eine neue Spezies von Menschen und das alles tat er durch Jesus Christus. Wer aber mit dem Herrn verbunden ist, ist ein Geist mit ihm, 1. Korinther 6,17. Durch die Erlösung sind wir tatsächlich eins mit Jesus geworden. Das bedeutet, dass alles, was Jesus hat, uns gehört. Als Gott Abraham und später das Volk Israel erwählte, lebten weder der Heilige Geist noch Jesus in ihnen. Aber da er jetzt in uns lebt, können wir daraus schließen, dass alles, was wir brauchen, bereits in uns ist. Die einzigen Dinge, die Gott für seine Kinder bereithält, sind gute Dinge. Leider hat die Religion oft die wahre Natur Gottes verzerrt. Ich bekomme einen kalten Schauer, wenn ich an die Dinge denke, die viele Christen Gott zuschreiben. Sie machen ihn für unheilbare Krankheiten wie Krebs, Naturkatastrophen, Unfälle und viele andere schreckliche Ereignisse verantwortlich. Kein Wunder, dass so viele Christen daran zweifeln, dass Jesus wirklich mehr als genug für sie ist. Schauen Sie sich diese schöne Passage aus der Bibel an. Jedes Geschenk, das Gott uns freiwillig gibt, ist gut und vollkommen und strömt vom Vater des Lichts herab, der ohne verborgenen Schatten oder Dunkelheit vom Himmel scheint und niemals einer Veränderung unterliegt. Jakobus 1, 17 TPT. Dieser Vers macht so deutlich, dass nur Gutes von Gott kommt. Wenn Jakobus sagt, es gibt keinen verborgenen Schatten oder Dunkelheit und dass er sich nie ändert, wird deutlich, dass Gott nicht sowohl gute als auch schlechte Gaben in unser Leben bringen kann. Der Schlüssel zum Erinnern liegt darin, dass alles, was wir von Gott erhalten, durch das perfekte Werk seines Sohnes entsteht. Als evangelikale und vor allem charismatische Christen sind wir besessen davon, den Mann in den Mittelpunkt der Kirche zu stellen. Unsere Dienstleistungen müssen den Menschen gefallen, sie anziehen und dürfen keine Beleidigungen hervorrufen. Aber sollte sich nicht alles, was wir tun, um Jesus drehen? Wir haben uns auf den Menschen statt auf Christus konzentriert. Infolgedessen haben wir uns auch stark auf die Probleme konzentriert, anstatt uns auf den Sieg über sie durch die Gnade Gottes einzulassen, die uns durch Jesus Christus offenbart und geschenkt wurde. Unsere Aufmerksamkeit galt zum Beispiel finanziellem Mangel, Krankheit, emotionalen Schwierigkeiten, vergangenen Traumata und täglichen Kämpfen. Wir konzentrieren uns auf das Negative, anstatt das vollendete Werk Jesu und Segnungen wie Gesundheit, Versorgung, emotionale Stabilität und Sieg zu feiern, die alle uns gehören. Solange wir mit uns selbst und unserer eigenen kleinen Welt beschäftigt sind, bleiben wir egozentrisch und selbstbewusst. Eng. Wenn unser Leben nicht auf die Genügsamkeit Jesu ausgerichtet ist, werden wir weiterhin mit menschlichem Versagen und sündigen Gewohnheiten kämpfen und am Ende mit uns selbst und anderen frustriert sein. Wir dürfen nicht bei der Selbstfindung stehen bleiben oder in Selbstverurteilung verfallen, sondern vielmehr die Genügsamkeit Jesu verkünden und erfahren. Dann werden wir für eine hoffnungslos verlorene Welt wieder wirklich attraktiv. Ich glaube, dass Jesus seine schlafende Braut weckt. Sein Herz ist zutiefst betrübt darüber, wie die Kirche seine geliebte Braut sich in den Dingen dieser Welt verloren hat, ohne sich darüber im Klaren zu sein, wie teuer es sie gekostet hat. Es hat ihr die Intimität mit ihrem Bräutigam gekostet, der sie zutiefst liebt und sein ganzes Leben gab, um sie für sich selbst zu erlösen. Jesus ist nicht böse auf sie, aber er weint. Sein Herz ist voller Trauer und Schmerz. Er sehnt sich danach, dass sie ihm vollkommen vertraut. Der Teufel hat seinen ultimativen und heftigsten Angriff gegen die Braut Christi gestartet. Er tut alles, was er kann, um alle Kräfte des Bösen zu sammeln, um gegen sie zu marschieren und sie vom Bräutigamweg zu ziehen und einen selbstsüchtigen, egozentrischen Lebensstil zu führen. Jesus tut auch alles, was er kann, um sie zu sich zurückzuziehen. Der Unterschied besteht darin, dass der Teufel listige, kluge und manipulative Taktiken anwendet, um Menschen zu täuschen und ihnen zu glauben, sie hätten ein Recht auf persönliches Glück. Aber das hat seine Wurzeln im Egoismus und ist die ultimative Form des Satanismus. Satan wollte seinen eigenen Weg, das hat ihn überhaupt erst in Schwierigkeiten gebracht. Und das ist es, wozu er uns bewegen will, auf unserem eigenen Weg zu bestehen. Jesus nutzt weder Manipulation noch Täuschung. Er bietet uns einfach das Leben in Fülle an, das aus der Intimität mit ihm resultiert. Er gibt uns die Freiheit zu wählen. Gott hat in der Bibel deutlich über die letzten Tage geschrieben. Ein Zeichen ist, dass die Täuschung zunehmen wird, die Dunkelheit sich vervielfachen wird und viele Christen sich dafür entscheiden werden, von Jesus abzuweichen, siehe 2. Timotheus 3, 1-5, Jesaja 60, 1, 2. Thessalonicher 2, 1-3, 1. Timotheus 4, 1-3. Oh, wie sehr sehne ich mich danach, dass all der Schmerz, die Frustration, die Leere und die Enttäuschung, die so viele Christen erleben, als etwas angesehen werden, das der geliebte Jesus nutzen möchte, um uns zu einem wahren Vertrauen auf ihn allein, den Allgenügenden, zurückzurufen. Diejenigen, die Ohren haben, werden hören, aber diejenigen, die sich dafür entschieden haben, ihre Ohren zu verschließen, werden es nicht tun. Sie werden weiterhin ihr Verhalten rationalisieren, ihre Handlungen rechtfertigen, den Zustand ihres Herzens entschuldigen, die Schuld auf alle anderen abwälzen und darauf bestehen, das Leben zu leben, das sie gewählt haben. Wenn die Bibel davon spricht, schwerhörig zu sein, bedeutet das, dass Menschen eine Wahl treffen, sie wollen die Wahrheit nicht hören, siehe Matthäus 13, 13 bis 15. Und wenn es heißt, dass Gottes Volk aus Mangel an Wissen zerstört wird, dann hängt das damit zusammen, dass sie Wissen von vornherein abgelehnt haben. Mein Volk wird aus Mangel an Wissen zerstört. Weil du das Wissen abgelehnt hast, werde ich dich auch davon abhalten, Priester für mich zu sein. Weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, werde auch ich deine Kinder vergessen, Hosea 4, 6. Mögen wir die Warnungen der Bibel ernst nehmen und uns immer wieder dafür entscheiden, die Wahrheit zu sehen und zu hören, die Jesus spricht. Affirmation, Gott, ich möchte mir ständig darüber im Klaren sein, wie und dass Jesus die Antwort auf all meine Lehre ist. Heiliger Geist, ich öffne mein Herz dafür, dass Jan mir diese wichtige Wahrheit lehrt.